Vorgeschrieben ist euch, wenn sich einem von euch der Tod naht, sofern er gut hinterlässt, ein Vermächtnis zugunsten der Eltern und nächsten Verwandten in rechtlicher Weise zu treffen, als eine Pflicht für die Gottesfürchtigen.